Das sind wir in der Burg. Aber nicht die Eulachs. Ja, das haben wir eh verstanden gegangen. In Hubertus Mantel haben wir ein Loch gehabt. So. Und beim Guten, beim Großhändler, sind wir drüber gestanden, haben wir schon gehabt, den Apfel. Und das war ein besonderer Apfel, kann ich mich gut erinnern. Beim Kalibra. Beim Kalibra. Aber das war ein besonderer Apfel. Das war. Amerikaner haben mir gesagt dazu, das waren herrliche große Äpfel. Und in der Klasse, in der Hauptschule, haben die Kinder gesagt, die Kollegen, die Freunde, schenkt mir einen Bozen. Schenkt mir einen Bozen. Ehrlich? Nein, ehrlich. Das war eine schlechte Zeit. Schenkt mir einen Bozen.